HR2 Kultur. Feature. Es begrüßt Sie Dorothee Meyer-Karweg. Nach einer Unterbrechung durch das ARD-Radio-Feature über die Wärmewende setzen wir heute unsere Sommerreihe mit Alexander von Humboldts unbekanntem Kosmos fort. In dieser Folge 5 von 8 lernen wir Humboldt als einen Vermesser der Welt kennen. Sie finden diese Folge auch in der ARD-Audiothek. Alexander von Humboldts unbekannter Kosmos. Kapitel 5. Humboldt als Geograf und Geologe. Feature von Hans Sarkovitsch. Der lebhafte Streit, welcher seit 20 Jahren über den vulkanischen oder neptunischen Ursprung des Basalts geführt wird, hat eine Menge vorzüglicher Mineralogen veranlasst, die genauesten Untersuchungen über die Natur dieses Minerals anzustellen. Mit diesem Satz beginnt ein Artikel des noch nicht 21-jährigen Alexander von Humboldt 1790 in den Chemischen Annalen für die Freunde der Naturlehre. Worum es bei diesem lebhaften und sogar erbitterten Streit ging, erschließt sich heute nur noch Wissenschaftshistorikern. Damals allerdings barg die Geologie hochexplosiven Stoff. Humboldt studierte noch in Göttingen, aber bald würde er an die Bergakademie im sächsischen Freiberg wechseln. Damit wäre seine Karriere als Bergbaufachmann im preußischen Staatsdienst vorgezeichnet gewesen. Und tatsächlich übte er diesen Beruf auch noch bis zum Tod seiner Mutter aus. Dann ermöglichte ihm das reiche Erbe seine Forschungsreise nach Amerika und ein Leben als Privatgelehrter. Die Abhandlung über Wasser im Basalt, so der Titel seines Aufsatzes, war seine erste wissenschaftliche Arbeit, die auf eigenen Nachforschungen beruhte. An beiden Ufern des Rheins, soweit die Basalte sich erstrecken, sah ich nichts, was einen vulkanischen Ursprung voraussetzt. Die Wimmsteinlager bei Neuwied und Andernach allein können den Mineralogen irre machen. Nicht alle Vulkane werfen Wimmsstein aus, weil sie nicht alle den Grundstoff dazu enthalten. Aber alle Wimmssteine setzen auch nicht die Nähe von Vulkanen voraus. Die Wimmssteine von Andernach liegen in waagerechten Schichten, die mit Schichten von Tonerde abwechseln. Beide streichen parallel übereinander her. Gleiche Lage lässt gleiche Entstehung vermuten. Eben die Fluten, welche heute versteinerte Muscheln herbeiführten, konnten diese nicht auch den leichten Wimmsstein aus entfernten Gegenden wegschwemmen und ihn in unseren unvulkanischen Gegenden absetzen? Die Erscheinung des Wassers im Basalt scheint ein neuer Grund für den neptunischen Ursprung derselben zu sein. Als die Basaltmasse noch weich war, trockneten wahrscheinlich die äußeren Teile der Masse geschwinder ab und die Wasser blieben in der erhärteten Rinde eingeschlossen. Die Anhänger der vulkanischen Hypothese werden dies Phänomen auf eine andere Weise erklären. Ich begnüge mich, den Mineralogen ein sonderbares und wenig bekanntes Faktum vorgelegt zu haben. Durch seinen Lehrer, den Mineralogen Abraham Gottlob Werner, war Humboldt zunächst ein Anhänger des Neptunismus, der in scharfer Konkurrenz zu den Verfechtern des Vulkanismus stand. Thomas Nährlich, der zusammen mit Oliver Lubrich Humboldts sämtliche Schriften 2019 herausgab, erläutert, worum es in diesem Streit ging. Es ist im Grunde ganz einfach. Man hat sich gefragt, wie ist die Erdoberfläche entstanden? Und es gab zwei konkurrierende Thesen. Die einen haben behauptet, eben die Neptunisten, die Erdoberfläche sei durch ein Absinken eines Urozeans entstanden, durch Sedimentierung, durch Ablagerung. Und die andere These, die der Plutonisten oder Vulkanisten, die haben eben behauptet, die Erdoberfläche sei entstanden durch Aufwurf von Landmassen durch vulkanische Aktivität. Man fand zu der Zeit Belege sowohl für das eine als auch für das andere. Also Eruptionen von Vulkanen konnte man live miterleben natürlich. Aber man fand eben auch Fossilien von Fischen in Gebirgen oder Wassereinschlüsse in Gesteinsarten im Gebirge. Und das ist ja tatsächlich nicht so leicht zu erklären. Wie kommen Fossilien von Fischen ins Gebirge? Und hinter der Frage steht natürlich auch überhaupt die Frage nach der Entstehung der Erde. Wie ist überhaupt die Erde entstanden? Ein kurioser Streit sei das gewesen, sagt Thomas Nährlich, aber er beschäftigte Geologen und Geographen jahrzehntelang und führte zu heftigen Kontroversen. Es sei bezeichnend für Humboldt, dass er nicht starr an einer einmal gefassten Meinung festhielt, sondern sich durch seine eigenen Forschungen vom Neptunisten zum Vulkanisten wandelte. Welches Schlüsselerlebnis ihn zum Umdenken bewog, sei nicht bekannt, so Nährlich. Die Humboldt-Forscherin Ulrike Leitner von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Bis heute wird in der Humboldt-Literatur oft behauptet, dass Humboldt durch den Anblick der Vulkane, die er ja aus Preußen nicht kannte, vom Neptunisten zum Vulkanisten wechselte. Aber das ist nicht so, wie die Tagebücher ebenfalls beweisen. Zwar lassen ihn manche Beobachtungen zu Gesteinsarten, vor allen Dingen auf Teneriffa, also am Anfang seiner Reise, in Zweifel geraten, aber es ist schon eine verblüffende Tatsache, dass er doch offensichtlich vulkanistische Indizien neptunistisch deutet. Also er beharrt in der Theorie seines vielbeachteten Lehrers oder geschätzten Lehrers Werner. Erst in der Phase der Auswertung der Ergebnisse der Amerikareise und vor allen Dingen durch seinen Freund Leopold von Buch, mit dem er dann in Europa noch Vulkane bestieg, revidierte er später seine Ansichten. Humboldt verglich weltweit Vulkane miteinander und zog aus seinen Untersuchungsergebnissen die richtigen Schlüsse. Aber nicht alle ließen sich davon überzeugen. Sein Freund Goethe zum Beispiel gehörte zu denen, die fest an die Entstehung der Erdoberfläche aus dem Urozean glaubten und nicht an heiße Zonen unter der Oberfläche. Schließlich versuchte es Humboldt in gedruckter Form, Goethe zu überzeugen. Thomas Nährlich? Es gibt eine berühmte Studie, eine epochale vulkanistische Studie, die er veröffentlicht 1823. Die heißt dann eben über den Bau und die Wirkungsart der Vulkane in verschiedenen Erdstrichen, also auf verschiedenen Kontinenten. Und diesen Text, den schickt er in einem Widmungsexemplar an Goethe, der seinerseits lebenslang eigentlich der neptunistischen These angehangen hat. Und Goethe, der versteht schon, okay, das ist jetzt die neueste Forschung und der Plutonismus scheint sich durchzusetzen. Und dann gibt es im Faust 2 dann eine Rezeption dieses Streits, die unter anderem auf diesen wichtigen, grundlegenden Aufsatz von Humboldt zurückgeht, indem er dann die beiden geologischen Thesen gegeneinander in einem spielerischen Wettstreit antreten lässt. Aber nicht Faust lässt Goethe die Position der Vulkanisten verteidigen, sondern Mephistopheles, mit dem die Szene beginnt. Als Gott der Herr, ich weiß auch wohl warum, uns aus der Luft in tiefste Tiefen bannte, da wo zentralisch glühend um und um ein ewig Feuer flammend sich durchbrannte. Wir fanden uns bei allzu großer Hellung in sehr gedrängter, unbequemer Stellung. Die Teufel fingen sämtlich an zu husten, von oben und von unten auszupusten. Die Hölle schwoll von Schwefelstank und Säure. Das gab ein Gas, das ging ins Ungeheure. So dass gar bald der Länder flache Kruste, so dick sie war, zerkrachend bersten musste. Nun haben wir es an einem anderen Zipfel. Was ehemals Grund war, ist nun Gipfel. Sie gründen auch hierauf die rechten Lehren, das Unterste ins Oberste zu kehren. Denn wir entrannen knechtisch heißer Gruft ins Übermaß der Herrschaft freier Luft. Ein offenbar Geheimnis. Wohl verwahrt. Und wird nur spät den Völkern offenbart. Gebirgesmasse bleibt mir edel stumm. Ich frage nicht woher und nicht warum. Als die Natur sich in sich selbst gegründet, da hat sie rein den Erdball abgeründet. Der Gipfel sich der Schluchten sich erfreut und Fels an Fels und Berg an Berg gereiht. Die Hügel dann bequem hinabgebildet, mit sanftem Zug sie in das Tal gemildet. Da grünt's und wächst's und um sich zu erfreuen, bedarf sie nicht der tollen Strudeleien. Aber nicht nur im zweiten Teil des Faust gibt es Anspielungen auf Humboldt und seine Forschungen. Bereits im ersten Teil erkennt die Humboldt-Biografin Andrea Wulff deutliche Parallelen zwischen der Kunstfigur Goethes und Humboldt, vor allem im Beginn des Stücks. Wie Humboldt strebte Faust fieberhaft nach Erkenntnis, getrieben von einem inneren Toben, wie er in der ersten Szene erklärt. Während Goethe am Faust arbeitete, sagte er über Humboldt: Denn ich habe niemanden gekannt, der mit einer so bestimmt gerichteten Tätigkeit eine solche Vielseitigkeit des Geistes verbände. Eine Beschreibung, die genauso gut auf Faust hätte gemünzt sein können. Faust wie Humboldt waren davon überzeugt, dass leidenschaftlicher Tätigkeits- und Forschungsdrang zur Erkenntnis führe. Und beide fanden Kraft in der natürlichen Welt und glaubten an die Einheit der Natur. Wie Humboldt wollte Faust die Kräfte der Natur rings um mich her enthüllen. Wenn Faust in der ersten Szene sagt, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält, so hätten diese Worte genauso gut von Humboldt stammen können. Dass Humboldt etwas von Goethes Faust hatte oder Faust etwas von Humboldt, war vielen aufgefallen. So vielen, dass die Leute freimütig von dieser Ähnlichkeit sprachen, als das Stück 1808 schließlich veröffentlicht wurde. Wenn man Humboldts Berichte über seine Vulkanbesteigungen liest, dann drängt sich das Faust-Zitat mit der »Suche nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, richtiggehend auf«. Denn beim Blick in die dampfenden Krater wollte Humboldt zumindest mit den Augen ein Stück in das Erdinnere vordringen. Deshalb scheute er auch kein Risiko. Schon auf der ersten Station seiner Amerikareise, der Insel Teneriffa, bestieg er am 21. Juni 1799 den 3718 Meter hohen Teide mit dem charakteristischen Gipfel, dem Piton. Der Teide ist ein aktiver Vulkan. Gerade das reizte Humboldt und seinen Begleiter Aimé Bonpland. Der Bericht über die Besteigung erschien in mehreren Publikationen, unter anderem 1815 im The Scots Magazine. Das französische Längenmaß Toisen entspricht etwa 2 Metern. Gegen 3 Uhr des Morgens machten wir uns bei dem düstern Schein einiger fichtenen Fackeln auf den Weg nach dem Gipfel des Teide, dem Piton. Man kommt dem Vulkan von der nordöstlichen Seite aus bei, wo die Abhänge außerordentlich steil sind. Und wir gelangten nach 2 Stunden auf eine kleine Ebene, die wegen ihrer isolierten Lage den Namen Alta Vista führt. Es ist dies auch die Station der Neveros, das heißt der Eingeborenen, die sich ein Gewerbe daraus machen, Eis und Schnee zu holen, welchen sie in den benachbarten Städten verkaufen. Ihre Maultiere, welche an das Bergsteigen mehr gewöhnt sind als die, welche man den Reisenden gibt, gehen bis Alta Vista und bis hierher müssen die Neveros den Schnee auf dem Rücken tragen. Über diesem Punkt beginnt das mit Bruchstücken von Lava bedeckte Erdreich. Wir beobachteten jetzt während der Dämmerung eine auf hohen Bergen ziemlich gemeine Erscheinung, welche aber die Lage des Vulkans, auf dem wir uns befanden, ziemlich auffallend machte. Eine Schicht von weißen und flockigen Wolken entzog uns den Anblick des Ozeans und der niederen Gegenden der Insel. Die Wolken waren so gleichförmig verbreitet und hielten sich so genau in einer waagrechten Ebene, dass sie das Ansehen einer ungeheuren, mit Schnee bedeckten Fläche darstellten. Die kolossale Pyramide des Pico del Teide, die vulkanischen Spitzen von Lanzarote, Fuerteventura und Palma erhoben sich wie Klippen aus der Mitte dieses ungeheuren Dunstmeeres. Ihre schwärzlichen Farben kontrastierten mit der Weiße der Wolken. Der schroffste Teil des Berges blieb uns noch zu besteigen, der Piton, welcher den höchsten Gipfel bildet. Als wir auf der Spitze des Piton ankamen, waren wir erstaunt, da selbst kaum so viel Platz zu finden, um bequem sitzen zu können. Wir wurden durch eine kleine kreisförmige Mauer von porphyrartiger Lava, deren Hauptmasse Pechstein war, aufgehalten. Diese Mauer entzog uns den Anblick des Kraters. Der Westwind wehte mit solcher Heftigkeit, dass wir Mühe hatten, uns auf den Beinen zu halten. Es war 8 Uhr morgens und wir waren erstarrt von Kälte, ungeachtet sich das Thermometer ein wenig über dem Gefrierpunkt hielt. Der Krater des Pics ähnelt, seinem Rand nach, nicht denen der meisten anderen Vulkane, welche ich besucht habe. Zum Beispiel den Kratern des Vesuvs, des Jorullo und des Pichincha. Bei diesen erhält der Piton seine konische Form bis an die Spitze. Ihr ganzer Abhang ist gleich geneigt und gleichförmig mit einer Schicht sehr zerteilten Bimssteins überdeckt. Kommt man auf die Spitze dieser 3 Vulkane, so hindert nichts, den Boden des Schlunds zu sehen. Der Pico von Teneriffa und der Cotopaxi haben eine sehr verschiedene Struktur. Sie haben auf ihrem Gipfel einen Grat oder eine kreisförmige Mauer, welche den Krater umgibt. Auf dem Pico von Teneriffa ist der Grat oder Kamm, welcher den Krater wie eine Brustwehr umgibt, so hoch, dass er völlig den Zugang zu dem Kessel der Caldera hindern würde, wenn sich nicht auf der westlichen Seite eine Öffnung fände, welche die Wirkung eines Ergusses sehr alter Lava zu sein scheint. Durch diese Öffnung stiegen wir an den Boden des Trichters hinab, dessen Figur elliptisch ist. Wir stiegen in den Boden des Kraters auf einem Strich zerbrochener Laven, der an der östlichen Öffnung der Einfassung endete. Die Wärme war nur an einigen Spalten bemerkbar, aus denen sich Wasserdünste mit einem eigenen Brausen entwickelten. Als wir das Thermometer hineinhielten, sahen wir es schnell auf 68 und 75 Grad steigen. Das zeigte ohne Zweifel eine höhere Temperatur an, aber wir konnten das Instrument nur beobachten, nachdem wir es herausgenommen hatten, aus Furcht, uns die Hände zu verbrennen. Ungeachtet dieser Wärme, die man an dem Rand des Kraters in den Füßen empfindet, bleibt doch der Aschenkegel während mehrerer Wintermonate mit Schnee bedeckt. Es ist wahrscheinlich, dass sich unter der Schneedecke große Gewölbe bilden, denen ähnlich, welche man unter den Gletschern der Schweiz findet, deren Temperatur beständig geringer ist als die des Bodens, auf dem sie ruhen. Der heftige und kalte Wind, welcher seit dem Aufgang der Sonne wehte, nötigte uns, am Fuß des Piton einen Zufluchtsort zu suchen. Unsere Hände und das Gesicht froren, während unsere Stiefel von dem Boden, auf dem wir gingen, verbrannt waren. Wir stiegen in wenigen Minuten den Zuckerhut herab, den wir mit so vieler Mühe bestiegen hatten. Und diese Schnelligkeit war zum Teil unwillkürlich, denn oft rollte man über die Aschen herab. Wir verließen ungern diesen einsamen Ort, diese Gegend, in welcher sich die Natur in ihrer ganzen Majestät zeigt. Wir schmeichelten uns, eines Tages die Kanarischen Inseln wiederzusehen. Aber dieses Vorhaben wurde, wie so viele andere, die wir damals im Sinne hatten, nicht ausgeführt. Vulkane waren eine Art Lieblingsforschungsgegenstand von Humboldt, sagt Thomas Nährlich. Und sein Berner Kollege Oliver Lubrich ergänzt, dass Humboldt ein eher revolutionäres Verständnis von Geologie hatte. Er besteigt eine Reihe von Vulkanen auf Teneriffa und in Südamerika und erkennt immer deutlicher, dass sozusagen die Erdoberfläche instabil ist, in Bewegung befindlich ist, dass es durch Erdbeben und Ausbrüche von Vulkanen Disruptionen gibt. Und dieses Verständnis der Erde hatte seinerzeit in den Jahren nach der Französischen Revolution übrigens auch eine politische Dimension. Das war politische Metaphorik. Genauso wie die Erdoberfläche ist auch die Gesellschaftsordnung eigentlich instabil und kann periodisch durch gewisse Ausbrüche umgestürzt werden. Die Revolutionäre selbst bedienen sich dieser Bildlichkeit, um die Revolution zu beschreiben. Und Humboldt gibt seiner Geologie dann auch durchaus eine politische Metaphorik. Etwa wenn er noch in seinem Werk über Zentralasien schreibt, dass Massenerhebungen eine gewisse Rolle spielen würden in einer ansonsten verkrusteten Gesellschaft, wie man zu ergänzen hat. Die instabile Oberfläche, von der Oliver Lubrich spricht, erlebte Humboldt auf ganz besondere Weise in Mexiko und dokumentierte, wie er später schrieb, eine der bemerkenswertesten Katastrophen, welche die Naturgeschichte unseres Planeten aufweist. Aus einem 1782 erschienenen Buch wusste Humboldt, was sich 1759 beim Ausbruch des Vulkans Jorullo ereignet hatte, und er beschloss, im September 1803 dorthin zu fahren. Tobias Kraft vom Humboldt-Forschungsprojekt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Das ist eine der letzten Etappen seiner Reise. Er ist fast ein Jahr in Mexiko, 1803, 1804. Und er geht in dieses Gebiet, weil er wusste, hier ist im späten 18. Jahrhundert ein Vulkan ausgebrochen, aus dem Nichts, könnte man sagen, der eine ganze Region fundamental verändert hat und der zum Zeitpunkt, als Humboldt dorthin kommt, eigentlich immer noch nicht nur ein aktiver Vulkan ist, sondern ein ganzes Vulkangebiet, eine ganze geologische Landschaft, die immer noch im Werden ist, wo immer noch die Dämpfer aus der Erde rauskommen, die Vulkankegel rund um die großen Haupteruptionen, um die Hauptvulkankette, Bergkette, die sich dort gebildet hatte, zeigen. Und er eigentlich mit Begeisterung, aber auch mit einem gewissen Schrecken beschreibt, wie sich durch diese enorme Eruption eine ganze Landschaft um mehrere Meter nach oben angehoben hat und man der Erde im Grunde immer noch bei ihrer Geburt an dieser Stelle beiwohnen konnte. Und er beschreibt das in zahlreichen Passagen seiner Tagebücher, aber lässt es auch einfließen in sein publiziertes Werk. Und er fertigt mehrere Zeichnungen an in den Tagebüchern von den Vulkankegeln, von dieser ganzen Landschaft. Eine detailreiche Schilderung seiner Erlebnisse und Beobachtungen im Gebiet des Jorullo fand Eingang in sein Mexiko-Buch. Sie wurde mehrfach nachgedruckt, so auch 1814 im Taschenbuch für die gesamte Mineralogie. Die große Katastrophe, in welchem dieses vulkanische Gebirge aus der Erde emporgehoben worden ist und durch welche eine Landstrecke von bedeutender Ausdehnung ein durchaus verändertes Ansehen gewonnen hat, ist vielleicht eine der merkwürdigsten physischen Revolutionen, welche uns die Geschichte unseres Planeten kennengelernt hat. Es ist das einzige Beispiel, wo im Innern eines Kontinents 16 Meilen von der Küste und mehr als 42 Meilen von irgendeinem anderen noch wirksamen feuerspeienden Berge plötzlich im Mittelpunkt von mehr als 1000 kleinen brennenden Kegeln ein Berg von Schlacken und Asche gebildet worden wäre. Diese wichtige Tatsache ist den Mineralogen, den Physikern Europas unbekannt geblieben, ungeachtet nicht mehr als etwas über 50 Jahre verflossen sind, seit sie sich ereignet und die Gegend nur 6 Tagereisen von der Hauptstadt Mexikos entfernt ist, wenn man von dem Zentralplateau nach den Küsten des Südmeeres hinabsteigt. Eine ausgedehnte Ebene erstreckt sich von dem Hügel von Aguasarco bis zu den Dörfern von Toipa und Petatlan. Basalthügel erheben sich mitten in einem Terrain, in welchem ein Porphyr mit grünsteinartiger Grundmasse die herrschende Gebirgsart ist. Ein seltsamer Kontrast waltet zwischen der unfruchtbaren, durch das vulkanische Feuer verwüsteten Ebene und der üppigen Vegetation, mit welcher man die Gipfel der Hügel bedeckt findet. Die Struktur der Basaltberge scheint anzudeuten, dass das ganze Land in einem viel früheren Zeitraum schon mehrere vulkanische Revolutionen erlitten hatte. Im Monat Juni 1759 hörte man ein unterirdisches Getöse, ein furchtbares Brausen, dem Toben des Meeres ähnlich war, mit häufigen Erderschütterungen begleitet. Diese Erscheinungen traten nach dem Verlauf von 50 bis 60 Tagen wieder auf. Vom Anfang September an schien indessen alles auf eine vollkommene Ruhe hinzudeuten, als auf einmal in der Nacht vom 28. auf den 29. September das unterirdische Geräusch von Neuem und mit erhöhter Gewalt begann. Eine Strecke von 3 bis 4 Quadratmeilen erhob sich blasenförmig. Das Unterbrochene der Schichten macht noch bis auf den heutigen Tag die Grenze jenes Phänomens kenntlich. Es ist eben sehr interessant zu erkennen, dass wir auch da wieder so einen Heureka-Moment haben. Humboldt begegnet seinem Forschungsobjekt sozusagen lebendig, auch wenn es hier die Erde ist, die quasi lebendig vor ihm steht und natürlich eine unglaubliche Faszination auslösen musste. Und das sieht man eben auch in der ganzen Entwicklung dieses Themas, eigentlich erst, wenn man die Tagebücher mit einbezieht in diesen Erkenntnisweg, den Humboldt da geht. Wir haben eben an verschiedenen Stellen den Jorullo-Vulkan auch in einer publizierten Form bei Humboldt. Aber erst die Auseinandersetzung in den Tagebüchern zeigt, wie wichtig ihm dieses Thema war und wie aufwendig er es auch vorbereitet hatte, um dann später auch dazu publizieren zu können. Augenzeugen, die das grässliche Schauspiel vom Gipfel des Berges Aguasarco während der ganzen Dauer der großen Katastrophe übersehen konnten, versichern, man habe auf einer Fläche von mehr als einer halben Quadratmeile überall Flammen hervorbrechen sehen. Weißglühende Bruchstücke des Gesteines wurden bis zu einer ungeheuren Höhe emporgeworfen. Und mitten durch eine dicke Aschenwolke, ähnlich dem stürmischen Meere, sah man durch die Helle, welche das vulkanische Feuer verbreitete, die erweichte Erdrinde sich gleichsam blähen. Jetzt stürzten sich die Flüsse Cuitimba und der San Pedro in die Flammenschlünde hinab. Durch die Zersetzung des Wassers wurde die Glut vermehrt. Man konnte das Feuer bei der Stadt Pascuoro auf einem sehr breiten Plateau und 1400 Meter höher als die Ebene gelegen, deutlich wahrnehmen. Tausende von kleinen Basaltkegeln, nur 2 bis 3 Meter hoch, stiegen aus dem entflammenden Gewölbe hervor. Jeder kleine Kegel ist eine kleine Fumarole, aus welchem sich eine dicke Rauchwolke bis zu 10 und 15 Meter Höhe erhebt. In mehreren hört man ein unterirdisches Getöse, welches die Nähe eines kochenden Fluidums andeutet. Mitten zwischen diesen Öfen auf einer Spalte sind 6 Erdhügel von ziemlicher Größe emporgestiegen. Sie messen 400 bis 500 Meter über dem alten Niveau der Ebene. Der bedeutendste derselben, welcher lebhaft an ähnliche Erscheinungen in der Auvergne erinnert, ist der große Vulkan von Jorullo. Er war stets in Flammen und warf nach der Nordseite hin eine unermessliche Menge von verschlackten und basaltischen Laven aus, welche Bruchstücke uranfänglicher Gesteine umschließen. Die heftigen Ausbrüche dieses Zentralvulkans dauerten fort bis zum Februar 1760. In den folgenden Jahren wurden sie nach und nach seltener. Die Häuser von Querétaro, eine Entfernung von mehr als 48 Meilen in gerader Richtung vom Eruptionspunkt, waren mit Asche bedeckt. Die Quellen des Cuitimba und des San Pedro haben sich in der Nacht vom 29. September 1759 verloren. Aber mehr westlich, in 2000 Meter Entfernung, in dem emporgetriebenen Landstrich, sieht man heute 2 Flüsse, für welche man die Namen Cuitimba und San Pedro beibehalten hat und die gleich warmen Quellen das Thermometer bis zu 52 Grad in die Höhe treiben. Ihm war klar, er muss gerade zu diesem Phänomen eine ganze Reihe von Zeichnungen anfertigen, auch um die Bilder, die da entstanden sind und die man da vor sich sehen konnte, zu transportieren und auch später veröffentlichbar zu machen. Denn natürlich gab es weder Fotos davon noch sonstige Zeugnisse, auf die man irgendwie zurückgreifen konnte. Also legte er einen ganz großen Wert darauf, diesen Vulkan oder diese Vulkanlandschaft mindestens so genau zu beschreiben und auch zu zeichnen, wie er das etwa bei Pflanzen oder ganzen großen Kartografien, die er ja auch angelegt hat, sonst auch getan hat. Er macht Querschnitte, er macht eine Draufsicht, eine topografische Karte, die versucht, dieses ganze Gebiet einmal zu erfassen, weil er weiß, das ist sozusagen ein ideales Exempel, ein idealer Forschungsgegenstand, um der Natur dabei zuzuschauen, wie sie das wird, was sie dann 20, 30, 50 Jahre später schon wieder nicht mehr ist. Heute ist von dem, was Humboldt so dramatisch beschrieb, so gut wie nichts mehr zu sehen. Aber seine Zeichnungen, aus denen später für seine Bücher Stiche wurden, geben ein gutes Bild, wie es 1803 am Jorullo aussah. Der Philosoph Hans Blumenberg hat 1981 in seinem Buch »Die Lesbarkeit der Welt« darauf hingewiesen, dass die Zeichnungen immer auch die Wahrnehmung der Wirklichkeit durch Humboldts Augen sind. Das macht sie über die reine Wiedergabe einer geografischen Situation hinaus so interessant. Humboldts Blick auf die physische Wirklichkeit als landschaftliche ist bestimmt durch die für die frühe Geographie fast selbstverständliche Tatsache, dass der Ertrag seiner Reisen zu einem großen Teil in seinen Zeichnungen bestand. Es wurde noch nicht fotografiert, und das bedeutet, dass über den Stil der Wahrnehmung an Ort und Stelle entschieden werden musste. Er blieb nicht Betrachtern zahlloser Lichtbilder und Tafeln zur jederzeitigen Eigenwahl überlassen. Wie viel Subjektivität auch eingeflossen sein möchte in die derart protokollierte Wahrnehmung, sie verschmolz mit dem Gegenstand zu einer unwiederholbaren Individualität. Die Bilder, die Humboldt selbst zeichnete oder anfertigen ließ, sind ein ebenso substanzieller wie subjektiver Bestandteil seiner Publikationen. Sie ergänzen den Text nicht, sondern sind Teil eines Ganzen. Die Beschäftigung mit den Vulkanen und dem Vulkanismus ließ Humboldt nicht los. Noch 1858, ein Jahr vor seinem Tod, beschäftigte er sich in seinem wissenschaftlichen Hauptwerk, dem Kosmos, mit dem Zusammenhang von Vulkanausbrüchen und Erdbeben. Damals war es, so Tobias Kraft, eine Grundannahme, dass beide Naturerscheinungen zusammenwirken würden und die Ursache für geologische Veränderungen seien. Humboldt war dafür eine Art Kronzeuge. Am 4. November 1799 hatte er auf seiner Amerikareise ein Erdbeben in der heute zu Venezuela gehörenden Stadt Cumaná erlebt, über das er in seinem großen amerikanischen Reisewerk berichtete. Vom 28. Oktober bis zum 3. November erschien der Nebel dichter, als er zuvor gewesen war. Die Wärme der Nächte kam uns, obgleich der Thermometer nicht über 26 Grad anstieg, erstickend vor. Der Seewind, welcher gewöhnlich nach 8 oder 9 Uhr abends die Luft abkühlt, blieb gänzlich aus. Die Atmosphäre war gleichsam feurig. Das staubige und ausgetrocknete Erdreich warf überall Spalten. Am 4. November, gegen 2 Uhr nachmittags, verhüllten dichte, ungewöhnlich schwarze Wolken die Gebirge des Brigantin und des Tataracal. Nach und nach dehnten sie sich bis zum Scheitelpunkt aus. Gegen 4 Uhr ließ sich der Donner zuerst über uns hören, aber noch in großer Höhe, ohne Rollen, mit dumpfem, oft unterbrochenem Geräusch. Im Augenblick der stärksten elektrischen Entladung um 4 Uhr 12 Minuten geschahen 2 Erdstöße, die in 15 Sekunden Zwischenraum aufeinander folgten. Das Volk auf den Straßen erhob lautes Geschrei. Herr Bonpland, der sich über einen Tisch bückte, um Pflanzen zu untersuchen, fiel beinahe um. Ich fühlte den Stoß sehr kräftig, obgleich ich in einer Hängematte ausgestreckt lag. Seine Richtung ging, was in Cumaná selten ist, von Norden nach Süden. Sklaven, die Wasser aus einem über 18 oder 20 Fuß tiefen Brunnen schöpften, hörten einem starken Kanonenschuss ähnlichen Knall. Es war, als komme der Knall aus der Tiefe des Brunnens hervor. Eine seltsame Erscheinung, obgleich sie in den meisten den Erdbeben ausgesetzten amerikanischen Landschaften gewöhnlich ist. Etliche Minuten vor der ersten Erschütterung trat ein heftiger Windstoß ein, den ein elektrischer Regen von großen Tropfen begleitete. Der Himmel blieb bedeckt. Und nach dem Windstoß war eine völlige Windstille eingetreten, welche die ganze Nacht durch anhielt. Der Sonnenuntergang gewährte ein außerordentlich prachtvolles Schauspiel. Der dichte Wolkenschleier zerriss nahe am Horizont gleichsam in Stücke. Die Sonne erschien zu 12 Grad Höhe auf einem Grund von indigoblauer Farbe. Ihre Scheibe war außerordentlich erweitert und entstellt und ihre Ränder waren wellenförmig ausgeschnitten. Die Wolken schienen vergoldet und Bündel auseinanderfahrender Lichtstrahlen, welche die schönsten Farben der Iris zurückwarfen, dehnten sich bis in die Mitte des Himmels aus. Eine Menge Menschen hatte sich auf dem öffentlichen Platz versammelt. Diese Erscheinung, das Erdbeben, der gleichzeitige Donnerschlag, der seit vielen Tagen wahrgenommene rötliche Nebel, alles wurde als Wirkung der Sonnenfinsternis betrachtet. Für Humboldt hatten Erdbeben neben den Zerstörungen, die sie anrichteten, auch eine philosophische Dimension. Ein Vulkanausbruch verbreitete zwar Angst und Schrecken, aber er war zu erklären, ganz gleich von welcher Forschungsrichtung aus er interpretiert wurde. Feuer und Lava kamen auf irgendeine Weise aus dem Erdinneren. Aber ein Erdbeben erschütterte den festen Boden, auf dem die Menschen standen. Das wurde als eine ganz andere Art der Bedrohung wahrgenommen. Darüber machte sich Humboldt 1846 in einem Aufsatz Gedanken, der zuerst in Kalkutta und wenig später in der Frankfurter Zeitschrift Didaskalia erschien. Wenn man Nachricht von dem täglichen Zustand der gesamten Erdoberfläche haben könnte, so würde man sich sehr wahrscheinlich davon überzeugen, dass fast immer da an irgendeinem Punkt die Oberfläche erbebt. Dass sie ununterbrochen der Reaktion des Inneren gegen das Äußere unterworfen ist. Diese Frequenz und Allverbreitung einer Erscheinung, die wahrscheinlich durch die erhöhte Temperatur der tiefsten geschmolzenen Schichten begründet wird, erklärt ihre Unabhängigkeit von der Natur der Gebirgsarten, in denen sie sich äußert. Selbst in den lockersten Alluvialschichten von Holland sind am 23. Februar 1828 Erdstöße empfunden worden. Es ist nicht die chemische Natur der Bestandteile, sondern die mechanische Struktur der Gebirgsarten, welche die Fortpflanzung der Bewegung, die Erschütterungswelle, modifiziert. Die Wellenbewegung schreitet in der Tiefe fort, wird aber an jenen Punkten an der Oberfläche nie gefühlt. Die Peruaner sagen von diesen unbewegten oberen Schichten, dass sie eine Brücke bilden. Der innere Zusammenhang aller hier geschilderten Erscheinungen, der Erdbeben und damit verknüpfte Gas-, Schlamm-, Feuer- und Rauchausbrüche auf einzelnen Landstrecken, namentlich Amerikas, ist noch in Dunkel gehüllt. Elastische Flüssigkeiten sind es gewiss, die sowohl das leise, ganz unschädliche, mehrere Tage dauernde Zittern der Erdrinde als die sich durch Getöse verkündigenden furchtbaren Explosionen verursachen. Der Herd des Übels, der Sitz der bewegenden Kraft, liegt tief unter der Erdrinde. Wie tief, wissen wir ebenso wenig, wie wir die chemische Natur so hochgespannter Dämpfe kennen. An zwei Kraterrändern gelagert, am Vesuv und auf dem turmartigen Fels, welcher den ungeheuren Schlund des Pichincha bei Quito überragt, habe ich periodisch und sehr regelmäßig Erdstöße empfunden, jedes Mal 20 bis 30 Sekunden früher, als brennende Schlacken oder Dämpfe ausgestoßen wurden. Die Erschütterung war umso stärker, als die Explosionen später eintraten und also die Dämpfe länger aufgehäuft blieben. In dieser einfachen, von so vielen Reisenden bestätigten Erfahrung liegt die allgemeine Lösung des Phänomens. Die tätigen Vulkane sind als Schutz- und Sicherheitsventile für die nächste Umgebung zu betrachten. Die Gefahr des Erdbebens wächst, wenn die Öffnungen der Vulkane verstopft, ohne freien Verkehr mit der Atmosphäre sind. Doch lehrt der Umsturz von Lissabon, Caracas, Lima, Kaschmir und so vielen Städten von Kalabrien, Syrien und Kleinasien, dass im Ganzen doch nicht in der Nähe noch brennender Vulkane die Kraft der Erdstöße am größten ist. Ehe wir diese große Erscheinung verlassen, müssen wir noch die Ursache des unaussprechlich tiefen und ganz eigentümlichen Eindrucks berühren, welchen das erste Erdbeben, das wir empfinden, so es auch von keinem unterirdischen Getöse begleitet, in uns zurücklässt. Ein solcher Eindruck ist, glaube ich, nicht Folge der Erinnerung an die Schreckensbilder der Zerstörung, welche unsere Einbildungskraft aus Erzählungen historischer Vergangenheit vorschweben. Was uns so wundersam ergreift, ist die Enttäuschung von dem angeborenen Glauben an die Ruhe und Unbeweglichkeit des Starren, der festen Erdschichten. Von früher Kindheit an sind wir an den Kontrast zwischen dem beweglichen Element des Wassers und der Unbeweglichkeit des Bodens gewöhnt, auf dem wir stehen. Alle Zeugnisse unserer Sinne haben diesen Glauben befestigt. Wenn nun plötzlich der Boden bebt, so tritt geheimnisvoll eine unbekannte Naturmacht als das Starre bewegend, als etwas Handelndes auf. Ein Augenblick vernichtet die Illusion des ganzen früheren Lebens. Enttäuscht sind wir über die Ruhe der Natur. Wir fühlen uns in den Bereich zerstörender, unbekannter Kräfte versetzt. Jeder Schall, die leiseste Regung der Lüfte spannt unsere Aufmerksamkeit. Man traut gleichsam dem Boden nicht mehr, auf den man tritt. Das Unmögliche der Erscheinung bringt dieselbe ängstliche Unruhe bei Tieren hervor. Schweine und Hunde sind besonders davon ergriffen. Die Krokodile am Orinoco, sonst so stumm wie unsere kleinen Eidechsen, verlassen den erschütterten Boden des Flusses und laufen brüllend dem Wald zu. Dem Menschen stellt sich das Erdbeben als etwas Allgegenwärtiges, Unbegrenztes dar. Von einem tätigen Ausbruchkrater, von einem auf unsere Wohnungen gerichteten Lavastrom kann man sich entfernen. Bei dem Erdbeben glaubt man sich überall, wohin auch die Flucht gerichtet sei, über dem Herd des Verderbens. Ein solcher Zustand des Gemüts aus unserer innersten Natur hervorgerufen, ist aber nicht von langer Dauer. Folgt in einem Land eine Reihe von schwachen Erdstößen aufeinander, so verschwindet fast jegliche Spur von Furcht. An den regenlosen Küsten von Peru kennt man weder Hagel noch den rollenden Donner und die leuchtenden Explosionen im Luftkreis. Den Wolkendonner ersetzt dort das unterirdische Getöse, welches die Erdstöße begleitet. Vieljährige Gewohnheit und die sehr verbreitete Meinung, als seien gefahrbringende Erscheinungen nur zwei- oder dreimal in einem Jahrhundert zu befürchten, machen, dass in Lima schwache Oszillationen des Bodens kaum mehr Aufmerksamkeit erregen als ein Hagelwetter der gemäßigten Zone. Humboldt glaubte, so Thomas Nährlich, weiterhin an den Zusammenhang von vulkanischer Aktivität und Erdbeben, weil er es nicht besser wissen konnte. Aber sein Text von 1846 machte auch deutlich, dass er die Erdkruste in Bewegung sah. Und er vermutete auch, dass sich die Kontinente aus einem Urkontinent gebildet hatten. Er beginnt schon zu begreifen, dass die Erdoberfläche möglicherweise aus Platten besteht, weil er eben diese Linien beobachtet, an denen vulkanische Aktivität besonders präsent ist, dass die sich aber gegeneinander verschieben oder voneinander wegbewegen. Also die Geschichte oder die Wanderbewegungen der Platten, das hat er noch nicht so richtig erkannt. Also das heißt, die spätere Theorie der Kontinentalverschiebung der Plattentektonik, das kam erst im 20. Jahrhundert. Aber unter anderem unter Berufung auf Beobachtungen, die er selber gemacht hatte. Und dann vielleicht noch eine Ergänzung. Seine Vulkanstudien, die sind eben auch besonders global, besonders globalisiert. Er beobachtet global Vulkane eben auf den verschiedensten Kontinenten und kann sie dann eben auch im Vergleich miteinander beschreiben und studieren. Während seiner Amerikareise konnte sich Humboldt aber nicht nur seinen naturwissenschaftlichen Forschungen widmen, denn die spanische Regierung, die ihm das Visum erteilt hatte, erwartete auch eine Art Generalinspektion der Kolonien von ihm. Vor allem der Bergbauspezialist Humboldt war gefragt. Sorgen schienen den Spaniern vor allem die Gold- und Silberpreise zu machen. Sie befürchteten, dass sie durch eine effizientere Nutzung der Bergwerke und einem damit vergrößerten Angebot vor allem in Europa fallen könnten. Humboldt, der offenbar auf alle Fragen eine Antwort wusste, konnte beruhigen. Seine allgemeinen Betrachtungen über die Minen von Mexiko, so der Titel seines gutachtenähnlichen Artikels über die Ausbeutung der Bodenschätze in Mexiko, erschien 1811 zunächst in einer Genfer Zeitschrift und kurze Zeit später im Taschenbuch für die gesamte Mineralogie. Die große Tätigkeit, mit welcher man jetzt eben zu Werke geht, um die Gold- und Silberbergwerke von Amerika in Aufnahme zu bringen, die Aufstellung kräftiger Maschinen und die politischen Veränderungen auf dem neuen Kontinent haben zu der Meinung Veranlassung gegeben, dass eine große Anhäufung des Goldes und Silbers in Europa auf die Preise der Lebensbedürfnisse sehr plötzlich einwirken kann. Ich glaube, dass diese Einwirkung nur sehr langsam und sehr unmerklich sein wird. Als im 16. Jahrhundert die reichen Gruben von Potosí entdeckt wurden, konnte eine geringe Masse von Silber, welche sich ganz auf einen nur wenig ausgedehnten und fast nur allein zivilisierten Teil von Europa konzentrierte, allerdings eine schnelle Veränderung im Preise der Waren hervorbringen. In der heutigen Zeit hat sich die Zivilisation über einen sechsmal so großen Erdstrich verbreitet. Die unteren Klassen der menschlichen Gesellschaft genießen überall einer gewissen Gemächlichkeit. Die Masse der edlen Metalle, welche die Münzen und die Werkstätten der Gold- und Silberarbeiter erfordern, ist zu einer außerordentlichen Höhe gestiegen. Bei einer Bevölkerung Europas von 208 Millionen Menschen gibt es kein Individuum, welches sich nicht im Besitz einer gewissen Quantität ausgemünzten oder verarbeiteten Silbers befände. Der rasche Handelsverkehr bedarf einer Menge von edlen Metallen, die sich mit den Handelsbedürfnissen des 16. Jahrhunderts nicht vergleichen lässt. Seine Untersuchung des Bergbaus in Mexiko hatte Humboldt viel Zeit gekostet, aber er sah sich dazu verpflichtet, wie Thomas Nährlich betont, und nahm die Aufgabe sehr ernst. Er hat dann an allen möglichen Orten Bergwerke besucht und darüber so eine Art Gutachten verfasst und Vorschläge für Produktionssteigerung, Ertragssteigerung gemacht, Hinweise gegeben auf neue Abbaustandorte. Er hat eine Bergbauschule in Mexiko längere Monate besucht, dort mitgemacht. Er hat allerdings diese Forschung oder diese Gutachten zum Bergbau auch für Kritik genutzt. Er hat durchaus die schlechte und ineffiziente Führung der Minen beschrieben. Das hat man sicher nicht gern gelesen dann in Madrid. Und er hat auch die Ausbeutung, die regelrechte Versklavung der indigenen Arbeiter beschrieben. Das hat er durchaus ganz hellsichtig erkannt. Und in gewisser Weise hat er dann anhand von vordergründig rein statistisch-ökonomischen Verzeichnungen und Berechnungen des Gold-, Silber- und Platinvorkommens in der Neuen Welt im Vergleich dann auch mit Europa und später dem Zahnreich, hat er durchaus vorgerechnet, was für eine massive Gewinnverteilung, Werteverschiebung durch das koloniale Wirtschaftssystem auf der Welt vor sich geht. Humboldt vertraute Statistiken und vor allem seinen eigenen Messungen. Nach Amerika hatte er ein ganzes Arsenal von hochwertigen Messinstrumenten mitgenommen, die ihm, so scheint es manches Mal, wichtiger waren als sein eigenes Leben. Ein Gerät, das er 1798 in Paris erworben hatte, war das Cyanometer, mit dem die Bläue des Himmels gemessen werden konnte. Denn die Farbe des Himmels ist davon abhängig, wie viel Wasser im dampfförmigen Zustand in der Atmosphäre vorhanden ist. Humboldts Cyanometer ist sogar literarisch verewigt worden. Der englische Schriftsteller Lord Byron packte es in 8 Gedichtzeilen. Humboldt, der erste Reisende, nicht mehr der letzte nach den neuesten Zeitungsspalten, erfand, der Name war mir gar zu schwer und auch das Datum habe ich nicht behalten, ein lustig Instrument, mit welchem er den Dunstkreis untersucht und sein Verhalten durch Messung der Intensität des Blaus. Oh, Lady Daphne, mäß ich dich so aus. Auch nach seinen Reisen in die spanischen Kolonien und 1829 nach Russland nahmen naturwissenschaftliche Messungen in Humboldts Arbeit einen hohen Stellenwert ein. Schon in seiner Petersburger Akademierede während seiner Russlandreise hatte er ein Netz von weltweiten Beobachtungsstationen ins Gespräch gebracht, um natürliche Phänomene wie zum Beispiel Erdmagnetismus genauer bestimmen zu können. Er selbst wollte vorangehen. So ließ er 1837 einen Artikel in die Allgemeine Zeitung setzen, in dem er zu magnetischen Beobachtungen aufrief. Um zu ergründen, ob der seit vielen Jahren von 1799 bis 1836 beobachtete merkwürdige Sternschnuppenfall der ersten Hälfte des Monats November mit den Erscheinungen des tellurischen Magnetismus in bemerkbarem Zusammenhange stehe, fordere ich im Einverständnis mit meinem verehrten Freunde Herrn Hofrat Gauß, alle Physiker und Astronomen, welche auf unseren magnetischen Stationen mit dem Gambäischen Deklinatorium oder mit dem genaueren Gaußschen Spiegelapparate versehen sind, auf, die Veränderungen der Abweichung vom 13. November mittags bis zum 14. November mittags ununterbrochen in möglichst kleinen Zwischenzeiten zu beobachten. Berlin, den 30. September 1837, Alexander von Humboldt. Für diese Forschungen übte Humboldt den Schulterschluss mit dem Mathematiker, Astronomen und Physiker Carl Friedrich Gauß, der in Göttingen lehrte und dort die Sternwarte leitete. Thomas Nährlich? Man kennt das ja, diese Geistesverbindung einerseits, aber auch eine gewisse Rivalität zwischen Humboldt und Gauß, zum Beispiel dem anderen Wissenschaftsstar seiner Zeit, kennt man aus Daniel Kehlmanns Roman Die Verfenstung der Welt. Die beiden waren ja in vielerlei Hinsicht unterschiedlich als Wissenschaftler. Gauß, der vor allem zu Hause geblieben war, Humboldt, der in die Welt gereist ist. Aber die Forschung zur Geologie, zum Erdmagnetismus, das hat die beiden miteinander verbunden. Und ihnen war völlig klar, das geht nur kollaborativ, denn es braucht ein Netzwerk von Messungen und Datenerhebungen über die ganze Welt verteilt zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Sonst kommt man dem Geheimnis des Erdmagnetismus sozusagen, der geologischen Frage der Zeit, nicht auf die Spur. Und dann macht Humboldt was, was später auch als Geniestreich bezeichnet worden ist in der Forschung. Er schreibt dem Präsidenten der Royal Society in England, Lord Sussex, einen Brief und bittet ihn darum, im gesamten britischen Empire rund um die Welt, das hat ja die ganze Welt umschlossen, Forschungs- und Messstationen einzurichten, um den Erdmagnetismus zu erforschen. Nachdem nun gegenwärtig permanente magnetische Stationen auf einer von Paris bis China liegenden Zone hergestellt sind, glaube ich hinreichenden Grund zu haben, mich durch Vermittlung eurer königlichen Hoheit an die königliche Sozietät in London mit dem Ansuchen zu wenden, dass dieselbe durch ihren mächtigen Einfluss zur Förderung des Unternehmens wie zu dessen Ausdehnung durch Errichtung neuer Stationen in der Nähe des magnetischen Äquators und in dem temperierten Teil der südlichen Halbkugel mitwirken wolle. Es gehört zu den glücklichen Wirkungen der Zivilisation und der Fortschritte der Vernunft, dass man, indem man sich an die gelehrten Gesellschaften wendet, auf die Vereinigung der einzelnen Willen rechnen könne, sobald es sich um die Förderung der Wissenschaft oder um die Entwicklung des menschlichen Geistes handelt. Der Erdmagnetismus, das war damals eine zwar beobacht- und messbare Sache, aber man hatte noch nicht richtig verstanden, wie das funktioniert, wie das zustande kommt, wodurch die Erde magnetisch ist, warum die Erde ein Magnetfeld hat. Das ist wie wenn man heutzutage überlegt, okay, man kann zwar beobachten, das Universum driftet auseinander, aber man hat dafür keine Ursache, die man messen kann. Und dann kommt man auf Theorien wie den Urknall. Und zu der Zeit war das eben eine der wichtigsten offenen Fragen. Wieso hat die Erde ein Magnetfeld? Dass sie das hat, ist ja ganz wichtig zum Beispiel für die Navigation, also für Schifffahrt in der Zeit insbesondere, dass man mit dem Kompass navigieren kann und auch Fehler, denn das Magnetfeld der Erde ist ja nicht ganz genau gleich, verläuft nicht ganz genau gleich wie die Nord-Süd-Achse der Erde. Das heißt, man muss Fehler rausrechnen können und dafür muss man überhaupt erstmal messen, wie das Magnetfeld der Erde liegt. Tatsächlich wurde das von Humboldt gewünschte Netz von weltweiten Messstationen auch errichtet. Die Auswertung der Ergebnisse nahm er aber nicht selbst vor, sondern damit waren vor allem Gauss und der Physiker Wilhelm Weber in Göttingen beschäftigt. Mit den gesammelten Daten ist man dem Phänomen des Erdmagnetismus zumindest auf die Spur gekommen. Weitere Forschungen zogen sich aber noch über viele Jahrzehnte hin. Die Leidenschaft von Humboldt, in der Natur das zu messen und zu vermessen, was sich messen ließ, war gelegentlich Anlass für witzige Bemerkungen und manchmal auch für Spott. Noch Daniel Kehlmann setzte den ständig mit seinen Messgeräten hantierenden Humboldt in ein schlechtes Licht. Dagegen erinnerte Alain de Botton in seiner Kunst des Reisens daran, wie wichtig es gerade im 19. Jahrhundert war, die Welt zu vermessen. Wenn Humboldt einen Kaktus umschritt oder das Thermometer in den Amazonas hielt, dann durfte er davon ausgehen, dass seine Forschungen auch für andere von Interesse waren. Und das dürfte ihm über Momente von Trägheit oder Unwohlsein, die unweigerlich einmal eintreten mussten, hinweggeholfen haben. Es gereichte ihm zum Glück, dass fast alle bis dato bekannten Angaben über Südamerika entweder falsch oder zumindest unzuverlässig waren. Als er im November 1800 in Havanna eintraf, musste er feststellen, dass sogar dieser für die spanische Marine so überaus wichtige Hafen falsch kartografiert war. Humboldt packte seine Messgeräte aus und ermittelte die korrekten geografischen Daten. Ein dankbarer spanischer Admiral lud ihn zum Essen ein. Alexander von Humboldts unbekannter Kosmos. Kapitel 5. Humboldt als Geograf und Geologe. Feature von Hans Sarkovic. Es sprachen Brigitte Asheuer, Friederike Ott, Moritz Bliquet, Reinhard von Stolzmann und als Alexander von Humboldt Ulrich Nöten. Ton und Technik Roland Grosch, Melanie Inden, Ursula Potyra und Mike Weißzack. Regie Leonhard Koppelmann.